Das Tolle an die, ich finde deine Stimmung, während ich hier versuche, die Technik aufzubauen, ist immer so Wut. Genervt. Mehr Wut. Es ist Wut, es ist vor allem auch so ein, das muss doch leichter gehen. Nee, es muss schneller gehen. Also ich habe beim ersten Mal, erinnerst du dich vielleicht noch, als du das erste Mal die Technik aufgebaut hast, war ich zurückgelehnt, freundlich, erwartend zwar und auch snackend. Ich habe mich auch gefreut, dass es gleich losgeht. Aber mittlerweile, wo ich merke, ist, du wirst nicht schneller bei dem ganzen Prozess. Im Gegenteil, du wirst langsamer und verzweifelter auch so ein bisschen. Die Haare immer zerzaust, da immer mehr so auch Kohle im Gesicht, Dreck im Gesicht, wo man sich fragt, wo kommt das her? Du musst ein Mikrofon einstecken. Du bist in so einem, das muss doch schneller gehen und ich bin aber zu faul, es selbst zu machen. Ja, du bist zwischendrin gefangen. Und man merkt, ich will mich mehr aufregen, kann er aber nicht, weil er das dann hätte selber machen müssen. Deswegen, wenn man jemand mal irgendwas zuguckt, was er nicht kann oder sie nicht kann, und man schaut sich an und denkt sich, fuck, aber ich bin zu faul, es selbst zu übernehmen. Ja, man steht aber auch so stirngerunzelt und Kopfschüttel daneben, aber man auch nicht so laut, dass sie jetzt sagt, hey, komm, willst du es einfach selber machen? Und dann wird man es auch nicht machen. Ja. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Podcast UFO. UFO. Ich bin voll in der Nirvana-Phase drin, Alter. Ich bin voll drin. Das ist einfach für mich geil. Bei uns klingt wie Futurama. Bei uns klingt es auch in unseren Comic-Stimmen. Aber ist Kurt Cobain so in den Proberaum gegangen und hat gesagt, also ich stelle mir ein Lied so vor. Pretty Lady, na na na na. Alle Songs sind eins. Ich begrüße ganz herzlich zu einer neuen Folge mit Florentin Will und mir, Stefan Tietze. Ich habe gerade gesagt, lass uns doch einfach dieses 121, was ist das für eine Folge? 121. Lass uns einfach einstellen. Lass einfach, weil wir machen zeitlose Folgen. Ein Konzept dieses Podcasts, das kann man ja mal sagen, nach 121 Folgen, ist, dass wir zeitlos sind. Ich glaube, die meisten haben es schon rausgefunden. Wir reden nicht über aktuelle Ereignisse, außer manchmal, weil wir auch kein Konzept haben, das wir immer brechen. Das ist auch die Idee. Aber warum nicht einfach die Zahlen einstellen? Einfach sagen, heute ist die Folge, meinetwegen, Bilanzbuchhaltung. So, das ist unser Thema. Ach so, ich dachte, du willst so in Raubkatzen übergehen, wie bei Mac, bei den Betriebssystemen. So. Aber ich glaube, all diese Systeme haben uns gelehrt, dass Zahlen im Endeffekt doch das Beste sind. Ja. War Sierra Leone jetzt besser als El Capitan? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke mir so, okay, du hast die schnellste Katze, Gepard. Ja. Bis wann hebst du dir den auf? Yeah. Weil irgendwann denkst du, okay, entweder wir nehmen jetzt irgendwelche obskuren. Seid ihr nicht schnell? Der PC ist doch schon ziemlich schnell. Nenn ihn doch jetzt endlich Gepard. Aber geht es nur um Schnelligkeit letztendlich? Oder geht es auch um Wendigkeit? Oder man weiß es einfach. Punkte, Anzahl, keine Ahnung. Hier bei in der BTF, mega nervig, heißen alle Server wie berühmte Regisseure. Aber nicht wie die Nachnamen der berühmten Regisseure, wie Aronofsky, Jodorowsky. Nein, hier heißen die Vornamen von berühmten Regisseuren. Also ach ein Gott. Server heißt Tim. Tim Burton. Von Tim Burton, ja. Und so ganze Zeit geht es so weiter. Quentin, Chris. Halt, man fragt sich die ganze Zeit. Wim gibt's auch. Mark. Ja, vor allem irgendwann kann man anfangen, irgendwelche Vornamen zu behaupten und einfach alle anderen spielen mit. Und denken sich so, ja klar, Zacharias. Klar. Alle seine Filme habe ich geliebt. Stanley. Klar kenne ich seine Filme. Wir hatten gerade über Matrix gesprochen, kurz. Ja, weil ich es lustig fand, darüber nachzudenken, weil du heute meinst, du hast dich in den Server gehackt, dabei das musst du nur auf Datei exportieren klingen. Nee. Und ich fand es lustig, wenn man überlegt, angenommen, die Macher von Matrix haben keine Ahnung von Hacken und so und glauben einfach, dass Datei exportieren, auf Festplatte exportieren, der krasseste Hacker-Scheiß ist. Und die ganze Zeit spannende Musik, man sieht in dunklen Gemäuern, sieht man so Leute sitzen, aber eigentlich drücken sie die ganze Zeit nur auf Datei speichern. Vor allem, also ich meine, Matrix ist ein Film von einem Hacker, der in die Zukunft reist. Grob. Mhm. Sagen wir grob zusammengefasst. Das Letzte, was du in der Zukunft sein willst, ist Hacker. Ja. Weil wirklich der einzige Berufsstand, den man in der Zukunft so gar nicht gebrauchen kann, weil alle Betriebssysteme sind neu, die Programmiersprachen sind neu, die Computereingabe ist neu, es gibt ein USB 4, what? So, als Hacker bist du völlig... Die krasseste Zahl, die dir eingefallen ist. Es gibt USB-G-Part. Du bist völlig unbrauchbar. Ja. Keine Ahnung, du bist von mir aus Polizist, Soldat, Schreiner. Kannst du alles noch was in der Zukunft mit anfangen? Das Einzige, was du wirklich nicht brauchen kannst in der Zukunft, sind Hacker. Oder Computerspezialist. Spielt Matrix in der... Sorry. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig an den Film. Kann ich mich nicht eigentlich erinnern. Also, kannst du dich an Filme erinnern? Immer wenn ich über Filme nachdenke, denke ich habe keinen gesehen. Ich erinnere mich an grobe Plotpoints. An die Szene in dem Chesterfield-Sessel mit der blauen und roten Pille erinnere mich dran. An den Sessel erinnere ich mich sehr gut dran. Also diesen Tunnel sehe ich, sehe schemenhaft so ein paar Ausschnitte vor. Lass uns heute mal einen spontanen Antenne Nebukadnezar machen. Mhm. Wir sprechen über Matrix, weil ist eine interessante Frage, ob die in die Zukunft reisen oder nicht, weil die bauen ja die Matrix, programmieren die ja, ne? Können die sich ja ausdenken, wie die aussieht. Aber die haben dafür etwas gewählt, wie es war, bevor die Maschinen übernommen haben. Ne? Nicht so, wie es jetzt ist, weil jetzt haben die ja Raumschiffe, die fliegen. Aber die, in der Matrix, das ist ja die normale Echtzeitwelt, 90er Jahre, Büro, da gibt es keine Raumschiffe, die fliegen. Das heißt, die haben sich entschieden, oh, jetzt sind wir gerade 2108, die Maschinen haben schon lange dominiert. So. Wir entscheiden uns jetzt, die Matrix aber zu schreiben in 1993, wo es noch diese Club-Handys gab. Das ist die genau die richtige Zeit. Ich hänge noch ein bisschen an dem Beispiel Antenne Nebukadnezar fest. Da bin ich noch nicht hinweggekommen. Andere Frage, Dark, die deutsche Serie, spielt im Jahre 2019. Herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik, Stefan Spoiler Dark. In jeder Folge wird Dark gespoilert. Ja, ich weiß, alle haben es erkannt. Jeder. Nee, aber es heißt, das spielt im Jahre 2019. Und man weiß nicht genau, warum. Weil, also ich glaube, weil die, es geht um Zeitreisen und so. Und ich glaube, die sind von 86 angefangen und haben dann gesagt, also dann geht es ja darum, um diese 33 Jahre, in denen immer was passiert. Und dann, warum, weil die, also die Gegenwartssession ist im Jahre 2019. Und das geht in meinen Kopf absolut nicht rein, warum die sich für dieses Jahr entschieden haben. Das ist so wie eine Serie 2012 spielen zu lassen und nicht genau weiß, warum jetzt genau. Man hat einen Überblick über das Jahr, okay. Ja, vor allem irgendwie, wenn dann irgendwie das Set geflutet wird oder das Studio abbrennt und die Produktion sich verschiebt, dann so, fuck, Leute, fuck, wir holen uns selbst ein. Scheiße, wir können jetzt nicht alle nochmal voice-overn. 2020, wir können das nicht nochmal ändern. Es kann nicht jetzt spielen. Apropos Schnitt. Und ich habe heute ein Video gesehen, dass Star Wars Episode 4 nochmal komplett umgeschnitten wurde vor der Veröffentlichung. Oh, das das Video heißt How Star Wars Was Saved in the Edit. Genau, und ein großer Plotpunkt, der zum Beispiel gefehlt hat in der ursprünglichen Fassung, war, dass am Ende die Rebellen den Todesstern angreifen, ohne dass der Todesstern eine konkrete Gefahr darstellt. Genau. Im neuen, also im finalen Edit, geht er ja langsam um den Mond herum, um dann die Rebel-Basis angreifen zu können. Ja. Und man hat die ganze Zeit die Bedrohung, weil die müssen den jetzt umbringen, sonst sterben alle auf dem Planeten. Genau. Yavin 4. Gab's einfach nicht. Es wurde nicht so gedreht und tatsächlich wurde dieser gesamte Plotpoint erzählt durch Offscreen-Texte. Ja. Wenn man sich das anschaut, alle fällt aber Texte, nicht auf, es fällt gar nicht auf. Alle ich habe diesen Film 800 Mal gesehen, ist mir nie aufgefallen. Es ist unglaublich. Und eine andere Sache, die da erklärt wird, war, dass ganz am Anfang des Films Luke schon gezeigt wurde, bevor er überhaupt eine Rolle spielt. Das heißt, man sieht die ganze Zeit die Raumschlacht mit Darth Vader und dem Schiff, Leia, dem Diplomatenschiff, wo Leia drauf ist und das gefangen genommen wird und man sieht es schießen und man ist aber schon die ganze Zeit bei Luke, der auf den Himmel guckt, was eigentlich ganz geil ist, der in den Himmel guckt und sieht oben, das hab ich mir auch gedacht, wie im Raum quasi ein Kampf stattfindet, denn ich weiß, worum es geht. Ja. Und so, und irgendwann landen die dann bei ihm und dieses Video kritisiert total, dass die anderen dazwischen schneiden wollte, also Lucas dazwischen schneiden wollte. Und tatsächlich dachte ich mir aber eigentlich ganz cool, dass man beides Storylines erzählt, die dann zusammengeführt werden. Relativ am Anfang ja noch, in den ersten paar Minuten. Ich glaube, du findest es aber nur cool, weil du schon weißt, wer Luke Skywalker ist. Ja. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast und nicht weißt, wer es ist, es wirkt ist total strange. Es wirkt wirklich merkwürdig. Aber das stimmt, wir merken das auch bei guter Arbeit, dass im Schnitt muss der Film oder der Sketch in dem Fall nochmal komplett umgemodelt werden, weil es einfach ganz anders ist. Zum Beispiel auch Dinge, die, wenn man den Film kennt, völlig selbstverständlich sind, wie zum Beispiel, dass die Macht als Konzept das erste Mal von Obi-Wan erklärt wird, war in der ursprünglichen Fassung nicht so. Da hat man erst den Force-Joke von Darth Vader gesehen. Force-Joke, nicht Joke. Der Force-Joke. Kommt ein Rabbi, jemand mit der Macht und Jedi. Ihr findet diesen Witz lustig. Du hast von allen Sith-Techniken hast du dir den Force-Joke ausgedacht. Das ist meine Spezialität. So der eine Sith in der Ecke, der so mega unerfolgreich ist. Kein großes Castle irgendwo auf Mustafa, sondern der einfach die Force-Jokes perfektioniert hat. Ja, aber für uns völlig selbstverständlich, dass Obi-Wan natürlich erklärt, die Macht, die alles zusammenhält. Ja. Und nicht erst Darth Vader. Aber auch hier habe ich mir gedacht, ganz geil, wenn man erst das ist ja der größere What the fuck Moment, wenn dann dieser schwarze Ritter plötzlich anfängt, jemanden Force zu joken. Ja. Und dann danach wird es erklärt. Fände ich auch interessant. Ich dachte mir immer, ganz in der ersten Szene von Darth Vader, wie er durch diesen Korridor läuft, wo die ganzen Rebellen erschossen wurden, wirkt er ja einen Rebellen mit der Hand. Nee, er hält den hoch. Genau, er hält den hoch. Richtig, mit der Hand. Hoch, ja. Wo ich mir immer dachte, Darth Vader, bekannt und berühmt für seinen Force-Joke, macht den hier gerade nicht, sondern macht ihn manuell. Wo ich mir dachte, ich verstehe, das haben die gemacht, damit ihr am Anfang noch nicht verrät, dass es Macht gibt. Aber anscheinend nicht. Anscheinend kam diese Idee des Force-Jokes erst später. Übrigens ist das eine Folge wirklich gerade in einem spannenden Spannungsfeld. Ich habe den Film schon gesehen. Ich habe den bereits am Montag gesehen. Episode 8. Ja. Und Florian hat ihn noch nicht gesehen. Ja. Wird ihn auch wahrscheinlich erst die nächsten Monate noch nicht sehen, weil er keine Zeit hat. Aber das ist total spannend, weil ich wollte sogar mit dir drüber reden. Du hast ihn aber noch nicht gesehen und ich war in der Pressevorführung, was mindblowing war, weil ich bin es gewohnt, die neuen, also 7 und Rogue One und so habe ich. Ich bin so angespannt. Ich kann es nicht haben, dass du auch nur überhaupt irgendwas drüber sagst. Ich weiß alles. Weil nebenbei, wenn du nur sagst, am Ende haben alle applaudiert, denke ich mir, das will ich nicht wissen. Ich will das alles nicht wissen. Genau, das weiß ich ja. Das werde ich dir auch nicht sagen. Ich habe auch nichts getwittert oder so, weil viele haben ja geschrieben, wow, mega Film, furchtbarer Film, haben alles geschrieben. Weiß ich nicht. Hör auf, oder nicht? Ich will nicht wissen, was andere twittern. Nee. Spoiler nicht indirekt. Ich spoiler deswegen nicht, ich sage nur, was gesagt. Andere deswegen gespoilert haben. Deswegen habe ich beides gesagt, weil ich nicht sagen wollte, was passiert. Ja, aber jetzt weiß ich, dass Menschen eine Meinung zu dem Film haben, was auch schon was aussagt. Naja, und dann war ich halt, ich bin halt gewohnt, mit Leuten da zu sitzen, die ausrasten bei allem, die applaudieren, wenn am Anfang ein Lucasfilm kommt und so weiter. Am Anfang kommt Lucasfilm, sorry. Halt, nein! Sorry! Und dann saß ich halt. Geht der Vorhang auf oder bleibt der Vorhang zu? Bleibt die ganze Zeit zu. Oh, fuck, Alter. Was den 3D-Effekt ein bisschen zerstört. Rechts von mir saß irgendwie so eine FAZ-Frau, so mit ihrer, wirklich so eine Klischee-Journalistin, eine Klischee-Feuilletonistin, mit dieser, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Brillen, die schon aussagen, dass man was Besseres ist, nämlich diese ovalen. Dicker Rahmen. Und so eierförmig, also so augenförmig. Aber horizontal oder vertikal eierförmig? Keine Ahnung. Nee, schon vertikal, horizontal, Entschuldigung. Ja. Horizontal und dann aber wie dieses augenförmig halt, weißt du, wie diese ägyptischen Schriftzeichen. Ja. Ihr habt ein Bild davon. Ja, ja. So dicke Rahmen, so eine Hornbrille. Ey, dafür wurden Vorurteile erfunden, dass wenn du sagst, eine Klischee-Feuilleton-Journalistin, dass man dann nicht mehr die Brille erkennt. Ja, hätte gereicht. Und die saß dann da, mega gelangweilt die ganze Zeit. Und links von mir saß jemand, der die Schule geschwänzt hat, weil es halt morgens um 12 Uhr war, diese Vorstellung. Und der hat so einen eigenen Star-Wars-Blog gemacht und war halt genauso angespannt wie ich die ganze Zeit im Film. Was ganz interessant war. Auch ein spannendes Spannungsverhältnis, in dem man sich da befand. Ich habe total Angst davor, den im Kino zu sehen, weil ich ertrage es ja nicht, wenn Leute reden. Ey, aber bei der Premiere kannst du es vergessen. Das denke ich mir immer. Das ist ganz geil. Ich hoffe, ich baue wirklich, und das ist wirklich so mein letzter Funken Hoffnung in die Menschheit, dass man zumindest bei einer Premiere, wenn man das erste Mal den lang erwarteten Film, auf den alle seit 2 Jahren warten, dann zumindest die Klappe hält. Ja. Aber es gibt Leute, ich hab gar nichts gegen diese emotionalen Ausrufe oder Lachen oder so, kein Problem. Aber auch die Wow kann ich mitleben. Aber es gibt was, ja. Ihr habt Flo die nicht gesehen. Ja, wie ein 80-Jähriger sich vorstellt, dass heute die 13-Jährigen im Club jubeln, so der gerade die Faust so leicht hochgenommen. Wow. So wie Angela Merkel bei einem Länderspiel jubelt, so hast du gerade gejubelt. Es gibt ja Scheiß-Nerds und es gibt gute Nerds. Wir sind ja mittlerweile so tief in der Nerdkultur drin, ja, dass es schon Facetten von Nerds gibt. Ja. Früher gab es den Nerd, jetzt wird es alles bunter. Jetzt wir gehen rein und das Spektrum wird größer. Ja, voll. Und es gibt die Nerds, die Respekt haben für andere Nerds, die noch einen Hauch soziale Kompetenz in sich haben und die verstehen, hey, wir haben alle lange auf den Film gewartet, wir haben alle Bock drauf, lass du den einfach alle zusammen genießen und wir halten alle die Fresse. Und dann gibt es die Nerds, die reingehen mit meine 20-Punkte-Liste von Dingen, die ich erwarte in dem Film. Und dann jedes Mal genau, das habe ich gemacht. Jedes Mal, nee, aber was du nicht gemacht hast, ist dann während des Films zu sagen, ja, habe ich doch gesagt, ja, aber könnte es jetzt nicht doch sein, dass Rey, ja, aber vielleicht hat Kylo doch, achte mal darauf, guck mal da, hast du das gesehen? Ja, voll nervig. Ey, ich habe so Angst, dass die aber neben mir sitzen und ich sie einfach, ich habe wirklich, es ist genau das Fuchsproblem, es ist dieses Fuchsding, dass ich Angst habe, dass ich wirklich die reflexartig schlage einfach. oder erwürge. Verstehen Affekt. Nicht ganz das Fuchsproblem jetzt? Ich wurde mal beim Joggen von einem Fuchs gebissen. Deshalb weißt du, dass ich das weiß? Oder warum erklärst du das? Schau in die Pufopedia unter das Fuchsphänomen, das FF-Fuchsphänomen. Darüber habe ich mal gesprochen. Und danach hatte ich immer Angst beim Joggen, dass wenn mir dieser Fuchs zu nahe kommt, ich ihn aus dem Schutzreflex trete. Töte. Ich hatte nicht Angst davor, dass ich nochmal gebissen werde, weil das ist nicht so schlimm. Ich hatte viel mehr Angst, dass mein Körper jetzt konditioniert ist auf diesen Wildnisaspekt des menschlichen Lebens und reflexartig ihn erwürgt oder begattet oder was auch immer. Wenn man nicht aufpasst, dann bist du irgendwann, hast du so ein eigenes Leben im Wald gestartet, tötest Tiere aus Reflex, so Intuition. Wer hat Liam Neeson beigebracht, sich irgendwie Glasscherben an die Hände zu binden, wenn er gegen Wölfe kämpft? Das wusste der auch nicht, dass er sowas weiß. Das sind Dinge, die werden so unlocked, wenn du in der Wildnis bist. Aber ich find's dann kriegst du das hin. Ich muss sagen, ich finde es ganz geil bei der Premiere Jubel. Ich mag das schon. Ich mag das bei normalen Filmen nicht. Ich finde das so bei so Premieren und deswegen, ich mag es halt nicht, wenn man Dinge verpasst und so. Ich finde aber das Gemeinschaftliche, wir freuen uns alle, das macht noch mehr Gänsehaut irgendwie. Dieses, ey, das ist was Besonderes jetzt. Ich habe das aber nicht gerne, wenn ich dann, weil das ist leider dann unabdingbar, man verpasst Dinge. Deswegen ist es perfekt, wie ich es gemacht habe. Aus Versehen, Pressevorführung, alle halten die Fresse, es sind 30 Journalisten in einem 1200-Mann-Saal und man kann den Film in Ruhe gucken. Und danach die Premiere, wo sich alle freuen und meinetwegen können alle jubeln. Ich habe den Film schon gesehen, fuck it. Ich werde am Anfang auch sagen, was passiert. Ich werde aufstehen und sagen, ist er schon? Jetzt kann ich keinen Gag machen, weil ich spielt eine männliche Figur mit. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Du, ich habe dir noch nichts gesagt. Ich bin gespannt, wie wir darüber reden werden, weil ich habe dir nicht mal gesagt, ob ich ihn gut finde oder nicht. Das heißt, auch der Aufruf an alle Star Wars Fans, geht ins Kino, schaut ihn euch an, aber haltet Spaß. Die Fresse und schaut euch am Donnerstag Kino Plus an, wo Stefan eingeladen ist bei den Rocket Beans. Geil. Und da kann er seine komplette Expertise auch in 100 Folgen Antenne Alderaan. Wir werden die nächsten 6 Folgen ausschließlich über Episode 8 hören. Ja, wir werden noch ein paar ein paar Antennes machen wir noch. Antenne Apu, Antenne Alabastia, Antenne Ich dachte jetzt, ein zweiter Star Wars Begriff mit A. R2-D2. Fast. Naja. Nee, genau, das machen wir auf jeden Fall. Faktencheck! Ich würde ganz kurz zum Thema Faktencheck gehen, weil wir haben in der letzten Folge angesprochen das Thema, zu dem Stefan sich sehr kontrovers geäußert hat. Und zwar. Ich habe auch so viel Hass bekommen. Erstmal habe ich immer noch viele Geschmackshass-Mails. Erreichen mich immer noch, nach wie vor. Mein Postfach ist wahnsinnig, wie das ausklingt. Ne? Das klingt, man denkt. Ausartet vor allem. Und jetzt kriegen wir halt viele. Und ich hatte recht. Wobei. Moment. Darüber möchte ich gleich sprechen. Ja. Aber. Es ist interessant, wie das ausklingt. Ne? Du sagst es in einer. Ja, okay. Das Gesicht kenne ich. Website ist down-Gesicht. Nee, alles gut. Unsere Website ist übrigens immer noch down. Mit dich jetzt? Ja. Kein Scheiß? Weil ich keine Zeit habe, mich drum zu kümmern. Warum machen wir das überhaupt noch? Wir können heute. Lass uns die Scheiße einfach lassen. Wir können heute beim Support anrufen. Aber, machen wir gleich. Wie das nachklingt, ne? Das ist, man macht eine Folge, redet Bullshit und 4 Wochen später kriegt man noch seinen eigenen Bullshit in die Ohren geworfen. Ja. War das früher auch so? Irgendwie, keine Ahnung, Hitler fällt in Polen ein und Jahre später noch schreiben Leute Leserbriefe so irgendwie. Eben nicht. Polen weißt du, bei uns halten wir das noch vor, als ob bei Hitler man noch 2017 über Hitler spricht, weißt du? Über seine Fehler. Die sind vergessen. Man hat ihm vergessen, alle lieben Hitler. Ich persönlich habe ihm vergeben. Ich bin völlig rein mit Hitler. Vergeben und vergessen. Adi, wir sind cool. Ach komm, jetzt hört, gib mir nicht den Blick. Als ob du, theoretisch angenommen, es gibt ein Nachleben, es gibt einen Himmel. Du kommst in den Himmel und triffst Adolf Hitler. Als ob du da auf ihn einreden würdest, das darfst du nicht, du hast Angriffskrieg geführt. Du wirst doch sagen, Alter, jetzt ist eine Zeit vergangen. Angenommen, stell dir mal vor, man ist im Urlaub, man ist wie im Hotel, man ist für die nächsten Wochen mit diesen Menschen irgendwie, dann sieht man ein paar Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringen würde und so, und dann begrüßt man sich schon mal am Buffet und so, irgendwann lässt man nicht mal zu denen und spricht mit denen. So wäre ich mit Hitler im Himmel. So, würdest du ihn dir aufheben? Würdest du die Hitler aufheben? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Ich könnte nicht warten drauf. Ach, ja. Ich würde erst so langsam Augenkontakt immer so beim Essen morgen und so beim Buffet stehen. Da gibt es ein Buffet, natürlich gibt es im Himmel ein Buffet, das Beste. Ja. Und dann immer so grüßen, irgendwann auch zu ihm setzen und so und dann mal fragen, sorry, ich will echt nicht stören, aber ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Und er legt die Gabel weg, lehnt sich zurück. Er weiß genau, das wird länger dauern. Er klappt die Zeit zu und macht dann diese typische Zeitungsleser-Geste, dieses Schütteln, wo sie dann sofort wieder zufällt. Genau, serviert dann nochmal über den Mund tupfen, legt sich zurück, richtet die Hose und dann. Er hat auch so einen Bademantel an, so einen Baby-Butterblauen. Blauen Bademantel So einen hellblauen Bademantel. Alle haben im Himmel einen hellen blauen Bademantel an. Ja, und dann fängt er an. Ach, weißt du. Und dann bin ich gelangweilt. Ich bin instant gelangweilt und will die harten Facts haben. Und zwar, was ich interessant finde, die Podcast-Community ist ja bekannt für harte Fakten, Objektivität. Und wir haben letztes Mal gesprochen über, wurden Menschen früher weniger alt oder genauso alt? Und wir haben eine... Ich habe mir so angehört, im Schnitt. Und wir haben, also wir können einfach auch nicht diskutieren. Wir haben erst, hast du mir vorgehalten, dass ich die Gründe mit reinbeziehe. Dann habe ich dir 10 Minuten später vorgeworfen, dass du die Gründe mit... Das war eine Katastrophe. Wir haben gesagt, meine These war, dass Menschen, der heutige Mensch und der damalige Mensch von vor, sagen wir mal, 100 Jahren, bei den gleichen Bedingungen gleich alt werden. Oh. Florentin war der Meinung, hat dann auch sein Pubertätsjournal herangezogen und hat gesagt, dass das nicht der Fall ist und Menschen damals auch einfach nicht so alt wurden. So, dann wurde uns, also dann kamen die Statistikfreunde unter euch, die kamen uns dann mit Median und Durchschnitt. Der Median ist die Mitte von allen Zahlen, die untereinander geschrieben werden bei einer Statistik, dann ist der Median die mittlere Zahl, die wird angekreuzt. Das ist was ganz anderes als der Durchschnitt. Weil beim Durchschnitt kommt halt raus 28, weil die meisten Leute irgendwie im Kindesalter sterben. Irgendwie mit altem Alter von 2 oder keine Ahnung. Deswegen ist der Durchschnitt immer bei 28. Natürlich werden aber viele Leute auch 78. Nämlich so viele, dass der Median, wenn man also alle Zahlen untereinander schreiben würde und die mittlere Zahl sich angucken würde, wäre das wahrscheinlich nicht mehr so. Und da hat uns jemand was geschrieben. Das hat Florentin jetzt rausgesucht. Hoffentlich. Florentin, wir können halt nicht schneiden, wir müssen die Folge direkt sofort hochladen. Fucking leid. Ich bin so dumm, ich hätte es einfach vor der Folge raussuchen können. Aber auf jeden Fall haben uns mehrere Leute geschrieben und ich wollte eigentlich 2 Kommentare vorlesen. Und Scheiß, beide haben gesagt, sie wären irgendwie Lebensalter, Wissenschaftler und genau. Bullshit. Und 2 widersprechen sich. Also. Richtig, ja. Wir haben 2 bekommen, beide mit Kompetenz und beide widersprechen sich. Geil. Der eine hat geschrieben, ja, es ist ein Mythos, dass Menschen früher nicht so alt wurden. Und der andere hat geschrieben, ja, unabhängig von Ernährung und sonstigen Krankheitseinflüssen ist es auch so, dass Menschen unabhängig davon immer älter werden. Genau. Aber man weiß nicht, warum. Und beide, liebe Grüße aus der Altersforschung. Genau, beide liebe Grüße, Doktor Altersforschung, hast du nicht gesehen. Wie nervig. Aber das ist Wissenschaft. Aber beide haben das ist schlechte Wissenschaft. Aber beide haben gesagt, dass es tatsächlich umstritten ist, glaube ich auch. So, und genau das haben wir ja auch gesagt. Wir sind ja eine Doppelmeinung. Ich möchte einfach nur sagen, das ist halt, deswegen sind wir, sag ich mal, vielleicht nicht so mega faktenaffin, weil es halt am Ende doch immer so, der eine sagt so, der andere sagt so. Fakten sind am Ende auch einfach verschobene Meinungen. Ja. So Meinungen, die sich ein bisschen durchgesetzt haben. Fakten. Penetrante Meinungen. Fakten sind nur laute Meinungen. Ja, penetrante, laute Meinungen, genau, richtig. Naja, schwierige Sache. Das ist so ein heißes Eisen. Ich glaube, nach Geschmack und Evolution wirklich das dritte heiße Eisen. Das dritte, eieieiei. Weißt du, wenn man die Hand so neben den ich Hals. Ich verstehe das. Eieieiei, weil du siehst mich ja auch. Ja, ja, aber ich dachte eher, du machst die, ich schneide die Kehle durch, Ding. Du meinst die. Stopp. Nicht dieses, oh, es ist heiß und die Hand. Hör auf, nee, die. Warum schüttelt man die Hand so, wenn man heiß sich verbrannt hat? Um direkt Luft reinzulassen. Oh, das war auch. Gestern dachte ich mir wirklich so, da habe ich kurz mal angehalten und habe ich mit dem Kopf, habe ich mir vorgestellt, wie so ein Vinyl Scratch. Kennt man ja. Ja. Wenn man irgendwie einen Film anhält, dann kommt so ein Hallo, da bin ich. Und dann fängt dann Voice-Over an. Und gestern war so ein Moment, wo ich dachte, Voice-Over und dann, hi, das bin ich. Wie ich in diese Situation gekommen bin, ja, ich werde es euch gleich erzählen. Weil ich habe ein Schaumbad genommen, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum. Aber du hast die Tage von, ich musste eine Matz schreiben, die nicht in der Sendung gelandet ist. Bleib ich noch nicht verraten, welche Sendung. Aber die wurde gekillt und da sollte ich über Schaumbäder schreiben. In der Mittagspause, so begeisterungsfähig bin ich dann zum Lidl gegangen, hab mir ein Schaumbad gekauft. Und du hast mir auch die ganze Zeit erzählt, dass du die ganze Zeit nur badest und so. Du bist auch ein bisschen aufgequollen, muss man sagen, durch das ganze Baden. Schwammähnlich. Du hast auch mittlerweile so einen Dreizack in der Hand und so, so einen Meerjungfrauenschwanz. Naja, und deswegen wollte ich das halt ganz gerne machen. Und ich hab halt auch so ein Brett, was man sich auf die Badewanne stellen kann, wo man dann eine Serie gucken kann oder einen Film gucken kann. Ja, okay. Mega geil. Können wir gleich drauf kommen. Habe ich dann einen Film geguckt und dann war mir das Wasser aber ein bisschen zu kalt. Dann habe ich also heißes Wasser nachlaufen lassen. Gute Idee. Und dann habe ich mich irgendwann so dran gewöhnt, dass da Wasser lief, habe meine Beine halt so entspannt und dann ist ein Bein halt genau in das heiße Wasser gefallen. Mhm. Und dann beide Beine schrecken halt intuitiv hoch, also beide so nacheinander, dadurch, dass Wasser auf meinen Laptop fällt, wodurch ich mich noch mehr erschrecke, wodurch mein Oberkörper aufschreckt, wodurch ich wieder mit dem Bein ins heiße Wasser komme, wodurch mein Bein wieder zuckt, das Brett umhaut und mein Laptop aus der Badewanne quasi wirft. Strange. Und dachte ich mir auch so, hey, wie ich in diese Situation gekommen bin, das erkläre ich euch im Podcast. Aber zum Glück ist er nicht ins Wasser gefallen. Ja, ohne Scheiß, ey. Das war wirklich noch Glück. Das Glück des Tölpels. Er fällt in den großen Wasserbottich, der immer neben der Badewanne steht. Nein! Mein Aber dann Gott sei Dank in den Reiseimer daneben, der das Wasser wieder rauszieht. Ja. Leider dann aber in den Wassereimer, der daneben steht. Ja. Ach Mensch. Aber du bist, das haben wir schon diskutiert tatsächlich off-air, du bist ein Verfechter von Licht aus, nichts in der Badewanne machen, vielleicht Musik. Ja, doch, Musik, aber ansonsten nichts in der Badewanne machen, stockdunkel und natürlich die Rückentechnik. Sich so ins Wasser legen, dass die Wasseroberfläche genau einen Kreis um dein Gesicht bildet, also dass dein kompletter Hinterkopf bis zur Stirn im Wasser ist wie, und man wie so oben denn, so rausguckt. Aber das ist doch, du musst ja an Körperspannung halten. Du musst dich ja anspannen. Nee, du legst dich mit deinem Rücken. Zittern vor mir, wie du das anspannst. Du legst dich mit deinem Rücken auf den Boden der Badewanne. Es ist nicht und so dann schwer. Bleibst du genauso liegen, das dauert. Naja, die Füße hängen dann halt auf der anderen Seite. Dann wäre mein ganzer ab der Hüfte abwärts, wäre alles im Trocknen. Naja, gut. Das ist halt das Nachteil an deinem Großen Körper. Menschen. Aber das ist schon interessant, also Badetechniken. Weil ich bin ein abwechselnd Beine anwinkeln, Beine raus Typ. Mhm. Schwimmen meinst du? Ja. Also manchmal, wenn man die Beine anwinkelt, ist der ganze Oberkörper drin. Mhm. Und dann rutsche ich manchmal zurück und dann kann ich die Beine rausmachen. Dann ist dann sind meine Beine drin, also die Oberschenkel drin. Kleiner frecher Tipp, mal auf den Bauch. Was? Mal schön auf den Bauch und dann Kopf unter Wasser. Wie ist das? Und dann aber hinknien dabei oder was? Ich passe doch nicht in die Wanne, wenn ich mich auf den Bauch lege. Nee, du meinst. Und den Kopf unter Wasser? Aber da sind meine Beine aus dem. Aber da sind die Füße. Du meinst jetzt wie Muslime beten: so ja. Knie und dann so Kopf. Immer wieder rein. Und die, das ist entspannt. Hä? Aber dann meinst du dann die Füße aus dem Wasser oder was? Nein, du legst sie einfach auf den Bauch. Und dann. Ja, da hinten hängt dann was raus. Ja, von mir aus kannst du auch die Knie anwinkeln. Mach's doch nicht so kompliziert jetzt. Aber ich meine nur, weißt du noch mal, als wir überlegt hatten, in der WG zu ziehen? Und zwar in eine Comedy-WG? Ja. Und überall Kameras aufzustellen? Ja. Und das ernsthaft die ganze Zeit ins Internet zu streamen? Mhm. Das war eine Zeit, das hätte ich jetzt gern gesehen, wie wir baden. Muss man dann zensieren unseren Kram später? Es ist unfassbar, wie manchmal kleine Sachen das ganze Leben formen. Stell dir wirklich mal vor, wir hätten die letzten 2 Jahre zusammen in der WG gewohnt. Ich glaube erstmal, diesen Podcast gäbe es nicht mehr. Ich glaube, einen von uns gäbe es nicht mehr. Ich glaube, es wäre wirklich so ein Unfall passiert in der WG. Also nicht böswillig, sondern aus einem Ungeschick heraus. Aber jetzt mal ehrliche Einschätzung. Was meinst du, wer wem mehr auf den Sack gegangen? Ich glaube, du wärst mir mehr auf den Sack gegangen. Das glaube ich auch. Ja. Weil du so Eigenarten hast, wie keine Möbel zu besitzen. Und du hast strange Thesen, die dein Leben einschränken und die meins zwangsläufig mit eingeschränkt hätten, was ich nicht ertragen kann. Und ich bin ich werde eher sauer von uns beiden, glaube ich. Mhm. Deswegen wäre ich eher ausgezogen, wütend. Aber auch mit diesem Stock und dem Tuch hinten dran. Ja. Was man auch so Filme, auch so Comics kennt. Warum nicht keinen Rucksack auf einfach? Rucksack war doch eine relativ frühe Erfindung. Und warum haben die den Stock? Wenn ich dachte, man benutzt den Stock zum Gehen. Nee, die haben, kennst du doch, diesen typischen Stock hinten über die Schulter. Ja, ja. Und hinten dran hängt dieses Tuch mit den. Mit aber ich würde den Stock als Lembersbrot. Gehstock nehmen und oben an den Gehstock den Beutel dran machen. Mhm. Weil, wenn du den so über die Schulter machst, ist der Hebel ja maximal groß und du hast maximal viel Gewicht auf deinen. Nee, ich glaube eben nicht. Arm. Das ist wie so ein Seilzug. Also deine Schulter wirkt wie ein Seilzug und du kannst leichter Lasten heben. Aber wenn der Abstand zwischen Schulter und dem Beutel du groß ist. Du darfst keinen Riesenstock nehmen. Ist Hebel doch groß. Man darf ja keinen 10-Meter-Stock nehmen. Nimm einen kleineren Florentin. Naja, wie lang ist ein Stock? Ja. 1,5 Meter ist vielleicht. So ein guter Stock. Ja, klar. Aber wenn du den vorne weiter nach vorne nimmst und vorne anfasst. Ach, dann kannst du wieder gegenhebeln. Ja, kannst du gegenhebeln. Das war eine Zeit. Weiß ich nicht. Das müssen schon echt Experten gewesen sein. Ja, ja, ja. Oh, ich hatte heute ein ganz. Ich dachte mir heute, weil. Ich hatte heute nicht so mega viel zu tun Und du hast geschrieben, hey, lass uns eine Viertelstunde früher treffen, aus etwaigen Gründen. Und ich habe geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Ja, und ich wusste, dass du wenig zu tun hast. Und ich dachte mir, was denkt Stefan jetzt? Was dachtest du, warum ich es wahrscheinlich nicht schaffe? Ich dachte, du hast deinen Tag, du schläfst ungefähr bis 12, 1 Uhr, sowas, ja. Bleibst im Bett liegen. Dann machst du nichts, dann kriegst du plötzlich Nachrichten von mir, wirst so aktiviert, merkst dann, dass du noch Dinge machen musst, wie einkaufen gehen. Mhm. Tatsächlich dachte ich, du hast dann alle Termine, die du hattest, oder einkaufen gehen, alle Pflichten, die du hattest, auf das Ende des freien Tages geschoben. Mhm. Und deswegen konntest du nicht. Tatsächlich war mein Tag zu gut geplant, als dass ich die Waschmaschine so aktiviert habe, Waschmaschine? Dass ich genau kurz bevor ich gehen muss, um pünktlich hier zu sein, die Waschmaschine entleeren kann. Und dann, und das ist wirklich der größte Vertrauensbruch seit Brutus-Dolch-Attacke, dass nämlich bei der Waschmaschine steht noch 5 Minuten, noch 4 Minuten, noch 3 Minuten, noch 14 Minuten. What? Ich hab dir vertraut! Ja. Du warst mein einziger Verbündeter! Und ich weiß nicht, wie dieser Betrug zustande gekommen ist. Und wann kam in diesem Zeitraffer der Wahnsinnigkeit meine Nachricht rein? Deine Nachricht kam, als ich geguckt habe, noch 20 Minuten. Du so, kannst du früher kommen? Und ich so, nee, Alter, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wütende Sprachnachricht. Nein! Meine Spülmaschine checke ich überhaupt nicht, wo wir gerade bei waschenden Maschinen sind. Ich habe nämlich eine Maschine, die ist sehr alt und funktioniert auch nicht so richtig. Andauernd kommen fremde Leute in meine Wohnung, die diese Waschmaschine checken wollen. So eine komische Servicefirma. Ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie einem Scam unterlaufen bin. Und das ist einfach komische Sache. Und diese Waschmaschine, die ist aber noch funktionsfähig, weil diese Leute die instand halten. Diese fremden Menschen. Und dann wie oft kommen die? Einmal täglich? Lächerlich häufig. Nein, also nicht einmal täglich, aber schon so wöchentlich. Und dann habe ich da, die kommen wirklich einmal im Jahr. Keine Ahnung warum. Und dann mache ich da halt Geschirr rein und ist halt immer unterschiedlich. Und mache dann halt diesen Tab rein, mache die zu und drücke auf an. Immer gleiche Einstellung. Und dann rechnet die sich aus, wie lange gewaschen werden muss. Wirklich? Je nachdem, welches Geschirr drin ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe manchmal aus Spaß einen Stein reingemacht, weil ich wissen wollte, was, und es verändert aber nicht das, die Länge. Der rechnet sich irgendwas, wie die Sonne gerade zum Mars steht oder so, rechnet das, bezieht es ein in die Länge des Waschens. Und da steht dann immer 148. Und dann denke ich mir, okay, das ist eine sehr konkrete Zahl. Wie kommst du auf 148? Mache ich einen Teller raus, mache die wieder zu, 148. Verstehe es nicht. Kann mir irgendjemand auf der Welt erklären, warum es so fucking lange dauert, Geschirr zu waschen? 2,5 Stunden fast. Wahnsinnig, diese Frage so zu stellen? Ey, da wird Wasser drin rumgespritzt. Ich spritze meinen Teller 2 Stunden lang mit Wasser. Das ist doch völliger Quatsch. Ich habe für jedes Mal einen Dankestanz auf, wenn ich die Waschmaschine aufmache und alles sauber ist. Bist du wahnsinnig, es so zu stellen? Sei doch froh, das ist doch ein Geschenk Gottes. Dass du die Waschmaschine aufmachst und du holst einfach sauberes Geschirr raus. Es glänzt. Weißt du, was da drauf ist? Ein gebackenes Chicken Tikka Masala von einem Jahr. Es geht nicht in meinen Kopf rein, wie eine Maschine, die ja nicht wirklich laut ist. Die ist nicht wirklich laut. Wie das die sauber bekommt. Du kannst mir nicht allen ernst erzählen, dass wenn du in deinem Leben noch nie eine Spülmaschine gesehen hättest und jemand fragt dich, hey, wie lange dauert es, dass eine Maschine dein Geschirr wäscht? Hättest du gesagt, 20 Minuten. Du hättest nicht gesagt 2,5 Stunden. Auf gar keinen Fall. Komm mir nicht so. Kann sein. Ey, beste Idee der Welt, eine GoPro in die Spülmaschine reinmachen. Ja, geil. Und guckt es euch an. Ich will nicht zu viel verraten. Wie gesagt. Aber holy shit, da kommt was plötzlich raus, wo man denkt, was? Habe ich schon mal erwähnt, aber ich dachte bis zu diesem Video, dass die Waschmaschine randvoll mit Wasser läuft. Aber das ist ein anderes Thema. Wirklich? Ja. Aber das ist eine Waschmaschine. Nee, die Spülmaschine. Nee, aber wie eine Waschmaschine. Die läuft randvoll mit Wasser. Ja. Nee, ich dachte, die Spülmaschine, deswegen habe ich auch bis jetzt Warum immer haben die kein Fenster? Todesangst, die aufzumachen. Warum haben die kein Fenster? Warum sagt die Waschmaschine, easy, ich bin transparent, ihr könnt reinschauen in mich. Der ich Backofen. Ich hab nichts zu verbergen. Backofen, schaut rein. Komischerweise, Toaster. Die einzige Maschine, die ein Fenster hat, da verschwinden Socken. In einer Waschmaschine, wo man nicht reingucken kann, verschwindet auch nichts. Im Backofen, mir noch nie was verschwunden. Ist noch nie was. Mikrowelle, alles da. Hat ein Fenster auch. Hat ein Fenster. Alles hat ein Fenster, nur die Spülmaschine nicht. Stimmt. Die Spülmaschine sagt, nope. Was hier drin vorgeht. Wow, langsam. Ist wie so ein shady Typ am Bahnhof. So, hey, ich besorg dir das, aber du darfst keine Fragen stellen. Ja. Du kriegst es sauber, okay, das ist der Deal. Du kriegst es sauber, aber stell keine Fragen. Und was machst du? Langsam. Piano, ich hab gesagt, Piano, keine Fragen, okay? Okay, ich hab gesagt, keine Fragen. Ich mach's dir in 148 Minuten. Warum 148? Das ist wirklich eine Frage. Auch, das sind so strange Dinge. Meine Waage, wenn ich mich draufstelle, sagt die erst eine viel zu hohe Anzahl an Kilogramm, dann eine viel zu wenige Anzahl an Kilogramm, dann die exakte Anzahl an Kilogramm, ja, glaube ich. Aber warum? So rum ist es besser. So rum erst viel, dann wenig. Bei mir ist es oft so, ich hatte... Wow! What? Bei mir ist halt irgendwie keine Ahnung, Punkt, Punkt, Punkt, Komma 6, Punkt, Punkt, Punkt, Komma 9. Wie viel wiegst 8. du? Hast du echt Probleme mit deinem Gewicht? Nee, ich, also, naja, ich glaube, es ist 86,5. Oh, ich bin schwerer als du. Aber es ist wirklich, du hast so 86,5, 86,9, 86,8, 86,9. Und du denkst dir, wo war die 5 nochmal? Ja. Gib mir die 5 nochmal. 86,8, 86,7. Und du denkst dir so, nee, wenn das den ganzen warum Tag sollte dauert, das anders? Warum sollte das überhaupt austariert werden müssen? Weil du veränderst dein Gewicht ja nicht. Naja, du atmest ja. Ja, Luft. Und du atmest ja Helium. Wie jeder normale Mensch, der auf der Waage steht. Naja. Ach ja, okay. Wir müssen kurz über unsere Seite sprechen. Die seit geraumer Zeit einfach, und wir haben uns auch entschieden, das Problem nicht zu beheben. Aus einem Grund. Ich weiß nicht, Florentin hat gesagt, das passt schon. Weil augenscheinlich hört ihr uns ja gerade noch. Weil ich bekomme keine Beschwerdemails mehr rein. Wollen wir ja, das Problem aber auch mal. Die Beschwerdemails laufen über die Webseite. Ja, so. Das heißt, das ist schon clever gemacht. Von uns. Wir haben, also, das ist so, als ob wir das Projekt langsam beendet hätten, ohne selber davon zu wissen, dass nichts mehr von dem, was ja, wir ja gerade sagen, nach außen dringt. Ja. Wollen wir Falle eines Problems wollen wir keine Informationen mehr bekommen. Aber wir glauben noch beide, dass es wieder so eine WP-Sex-Nummer ist, wie diese eine Tabelle, die ich mal in unserer Website gehackt hat. Wir sind im Grunde nur ein unangenehmes Telefonat, das wir entfernen, diese Website wieder freizuschalten. Aber es ist unangenehm. Das Telefonat war so eklig wie Kondome kaufen. Und so, wie lautet Ihre Domain? Podcast-UFO. Das war auch so unangenehm, als ich bei PayPal anrufen musste. Es sind Banker. Das sind verkackte Finanzgenies. Und dann, wie heißen sie mit Vornamen? Aber jetzt Stefan Tietze, ja, da steht hier nicht. Ich heiße mit Vornamen das Podcast-UFO. Ja, da ist vielleicht das Problem. Okay, wollen wir mal anrufen? Komm, wir rufen mal an. Hast du eine Nummer von WordPress? Wer ist denn das nochmal? Gleich persönlich für Sie da. Bis das Auto. Sie drücken Sie jetzt die oder? Taste 1 auf Ihrem Telefon, nee, und während der Wartezeit mit weiteren Informationen zu Ihrem Anliegen zu versorgen. Oder Radeberger. Ein Radeberger. Das ist ein Synchronsprecher auf jeden Fall. Mitarbeiter zu warten. Mitarbeiter zu warten. Erst wenn ein Auto an. Okay. Aber warte, wer ist das? Soll ich sagen, was wir aufnehmen? Bruce Willis? Haben wir bei der Massage. Ist das Bruce Willis? Hallo, Tietze, schönen guten Tag. Und zwar haben wir ein Problem mit unserer Website. Und die ist seit geraumer Zeit einfach down und wir wollten mal fragen, woran das liegt, weil wir das. Haben Sie Ihre Kundennummer für mich? Unsere Kundennummer? Einen Moment. Oder den Domainnamen? Nee, den Domainnamen, den haben wir. Das ist podcast-ufo.fail. F-A-I-L. Unüblicher Website-Name. Also ich bekomme eine Webseite, das Podcast-UFO, der Podcast für Straßennetz mit Florian Thebel und Stefan Tietze. Ja, wirklich jetzt? Ja. Ein Moment. Podcast. Bei uns steht nämlich, wir rufen es auch gerade parallel auf, und da steht, diese Präsenz ist derzeit nicht verfügbar. Störung F5? Störung F5. Ja, jetzt ist wieder da. Aber das ist doch nicht, das ist uns ein bisschen zu haarig. Unsicher Registrierungsfunktion auf Pufopedia.de, ne? Mhm. Hat offene Posten, die zu lange ausständig waren oder so? Nee, eigentlich nicht. Nee, das ist doch gut. Dann passt doch alles. Ja, ja, dann vertrauen wir Ihnen mal, dass es funktioniert alles. Cool. Vielen Dank. Immer sowas auch mal probieren übers Handy oder so, ne? Dann aus dem WLAN ausgebucht, also übers Mobilfunknetz. Das ist immer so die Gegenprobe, ob irgendwas am lokalen Netz ja gerade nicht passt oder so. Vielleicht Router, Firewall. Dass sie es hier blockiert haben. Ja, genau. Ja. Okay, alles klar, machen wir. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke, tschüss. Ey, aber das war mega strange, ey. Ja, okay, alles klar. Ey, das also, wirklich, wir haben sie aufgerufen und während des Telefonats haben wir es refreshed und dann ging es wieder. Das hatte ich nämlich auch da mal. Da muss irgendwas passiert sein. Der hat irgendwas gemacht. Vor allem, warum wusste er mit unsicherer Registrierung auf Bufopedia? Warum wusste er das plötzlich? Weil über dieselbe... Geh mal auf Bufopedia. Aber nein, das muss doch bei denen, ja wie so eine Arznei, Krankenakte, ja. Muss da ja drinstehen, ja. Dass Bufopedia mal ein Problem war. Ja, Bufopedia ist auch immer noch ein Problem, denn Bufopedia.de gibt's nicht mehr. Das ist komplett kaputt. Bufopedia.info ist das, wo die Bufopedia momentan ist. In deren Krankenakte steht, Bufopedia.de verstorben. Ist Bufopedia.de ist langsam und siechend dahin gerafft. Okay, aufgrund Problemen. Mit der unsicheren Abmeldung. Jetzt wird pufopedia.de nur noch umgeleitet auf pufopedia.info. Ja, so viel zu internen Problemen, die euch nicht interessieren. Aber naja, jetzt funktioniert es ja wieder. Aber haben wir, jetzt haben wir die Möglichkeit, direkt Kommentare vorzulesen, weil wir nämlich bis jetzt noch nicht auf der Seite waren und Kommentare noch nicht lesen konnten. Das heißt, vielleicht können wir jetzt ein paar Kommentare mit einbeziehen von ein paar glücklichen Leuten, die davon profitieren. Von vor Themen, die wir vor einem Milliarde Jahre besprochen haben. Kann ich gerade leider wieder auch nicht drauf. Ist wieder down? Nee, ich habe nur, glaube ich, kein Internet mehr. Vielleicht ist das Problem. Ich glaube, bei den meisten technischen Dingen sind wir auch das Problem einfach. Bleiben Sie dran. Oh, fuck, ey. Bleiben Sie dran. Der Podcast geht gleich weiter. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ich merke gerade, dass ich unter den 8 Webseiten, die bei Google angezeigt werden, eine Pornoseite habe. Es ist bei mir schon so weit, dass ich... Aber was ist deine Pornoseite? Ja, ich habe... Kann man nicht sagen. Ich habe Google... Also von den 8 Webseiten habe ich Google, dann YouTube, dann Deutsche Bahn, dann Reddit, dann die Pornoseite, dann Amazon und dann über Amazon? Sparkasse. Ich habe einen Zweitbrowser. Pornobrowser. Ja? Ja. Und Tor. Gab es da nicht sogar jetzt so die Idee von Chrome, dass die automatisch in den Inkognito-Modus wechseln? Kann sein. Ich habe gestern... Ich habe gestern ein AMA gelesen von einem Schüler, einem Highschooler, der eine Pornoseite aufgebaut hat, ein Startup. Funktioniert wie 9gag. Also mit Pornos, mit einem Feed und oder Reddit. Und der Porno mit den meisten Upvotes am Tag landet halt oben. Und deswegen hast du so eine Topside quasi, eine Porno-Topside mit GIFs und so, eine Hotpage. Ganz interessant. Und da gibt es einen Button, wo du draufdrücken musst. Einfach. Und dann werden alle Porno-Inhalte, selbst die Werbung, wird in Pokémon-GIFs umgeändert. Wie genial ist das denn? Okay. Du hast einen Shortcut, auch an der Tastatur, und du kannst oben auf den Tast drücken. Und wenn dann irgendwie die Schwester ins Zimmer läuft, hast du zwar immer noch deinen Schwanz ausgefallen, aber du hast zumindest überall, du onanierst zumindest nicht mehr zu Pornos, sondern zu Pokémon. Und die Frage ist, ob das besser ist, aber okay. Aber es ist die Frage, ob das funktioniert, weil es ja sehr unterschiedliche Geschmäcker bei Pornos gibt. Ich weiß nicht, ob das da auch so die einen, die das eine mögen, mögen das andere. Aber du hast ja auch in den Fetisches alleine, kannst du auch nochmal, in den Subreddits kannst du auch nochmal nachforschen. Ist interessant. Ja. Unsere kleine Internet-Ecke. Sex-Ecke. Ey, wir haben ein Weihnachtsgeschenk für euch, kann man sagen. Mhm. Also auch ein Weihnachtsgeschenk für uns, weil wir Cash bekommen. Und weil es auch die letzte Folge ist vor Weihnachten. Und weil es die letzte Folge ist. Wir machen eine Weihnachtspause, okay, ja. Gut. Ich könnte noch 3 Wochen, aber wahrscheinlich nicht mehr. Du, schief voran, du. Ich bin weg. Powder. Wir haben uns nämlich gedacht, wir sind soweit, wir wagen uns raus in mal außerhalb unserer kleinen Kämmerlein. Wir machen mal die Rollladen auf, wir lüften mal durch. Mhm. Wir stehen auf, wir machen das Fenster auf, gehen aus dem Fenster, dieser imaginäre Raum hat keine Tür. Mhm. Und wir spielen 2 Live-Shows in Köln und Berlin. Das Podcast UFO Live! Hebt ab 2018, es ist soweit. Heißt die Tour so? Wir heben ab 2018? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kriegen wir massive Copyright. Wie unangenehm. Nee, wir waren doch zuerst da, oder? Wir heben ab. Locker. Seit Folge 1 machen wir das. Der Song ist nicht so alt. Aber jetzt fragen sich bestimmt viele, ich will dabei sein. Wie geht das? Also, wir haben einen Vorverkauf. Ihr könnt Karten kaufen auf einer Website, die wir euch dann bekannt geben werden, am Freitag. Wir laden die Folge gleich noch hoch. Heute ist Mittwoch. Ihr könnt oder morgen und Donnerstag. Ich will dir diese Tür offen lassen. Und dann könnt ihr am Freitagmorgen um 12 Uhr, damit alle Bescheid wissen, wir werden es auch nochmal als Tweet raushauen und bei Facebook, aber damit alle Bescheid wissen, um 12 Uhr am Freitag ist der Vorverkauf Start. Da, wo alle in der Schule sind oder arbeiten müssen. Genau, da, wo ihr am wenigsten könnt. Wo die Arbeitslosen am meisten belohnt werden. Genau, wir wollen die Arbeitslosen-Loser bei uns jetzt richtig, haben. Richtig, richtig. Weil sonst fühlen wir uns schlecht und müssen delivern. Ja. Freitag 12 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf, also greift lieber zu. Wir haben keine Erfahrung damit. Wir wissen nicht, wie lange Karten verfügbar sind, ob ihr da irgendwie am Sonntagnachmittag noch irgendwie vorbeischlendern könnt oder ob das innerhalb von Sekunden weg ist. Wir haben keine Ahnung. Sehr interessant, das zu beobachten. Das ist alles für uns neu. Und natürlich wird es auf diesen Live-Shows ein fantastisches Programm geben mit tollen Gästen. Mit tollen Gästen. Anekdoten. Mit Stefan Tietze ist dabei und der Rest ist noch offen. Wir wollen ja auch nicht zu damit viel. Damit wir euch das... Also damit wir jetzt nicht irgendwie falsche Erwartungen wecken, also ihr kommt dann da in so eine Halle, so das sind ungefähr 300, 400 Leute und dann ist es wie so ein Public Viewing, vorne ist so ein großer CD-Spieler, so ein Ghetto-Blaster und da wird eine Folge angemacht, eine neue Folge, keine alte Folge, aber eine neue Folge. Zwei T-Shirts Minimum. Jeder muss mindestens zwei T-Shirts kaufen. Genau, zwei T-Shirts Minimum kaufen und nicht, dass wir da sind, also nicht, dass ihr denkt, wir wären da, sondern vorne steht einfach ein großer Ghetto-Blaster, der eine neue Folge abspielt. Ja. Dann könnten alle gemeinsam lachen. Das ist aber doch ein Podcast-Live-Event. Das ist ein Erlebnis. Voll. Ey, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Es wird wahrscheinlich so, ob man das sagen kann, so schlecht. März, April sowas in der Richtung sein. Nee, man muss es sogar sagen, weil sonst können Leute. Es ist im März und April. Ich weiß die genauen Daten nicht mehr. 13. April? Aber wir haben noch ein paar Monate Zeit und wir schnaufen erstmal durch jetzt über Weihnachten und bereiten eine fantastische Show vor. Soweit, ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die dann nicht veröffentlichen, die Live-Shows. Das heißt, es sind exklusive Folgen, die nur die Leute mitbekommen, die sich auch. Ich würde sagen, wenn die gut werden, hauen wir es noch raus. Ja, also. Wahrscheinlich eher nicht. Also wahrscheinlich exklusiv. Ja. Aber wenn ihr dabei sein wollt, also wir würden uns freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Ja. Ja, genau. Ach ja. Und als kleines Weihnachtsgeschenk natürlich noch oben drauf, haben wir auch noch eine kleine Überraschung. Und zwar wollen wir unseren Shop ein bisschen erweitern. Also neben Warnwesten, Defibrillatoren, Teddybären. Kommt jetzt die Podcast-UFO-Pfeffermühle. Für alle, die auch. Das ist wie so ein Chibo-Katalog mittlerweile. Ich glaube, dieses TCM von Chibo ist auch als Podcast gestartet. Und irgendwann kriegen wir auch so gute Produkte, bieten wir an. Der DVD-Brenner, der Podcast-UFO. Das Podcast-UFO Curry-Gewürz. Greift zu. Wir kaufen aber so ganz viele Restbestände auf, drucken da einfach unser Logo drauf und ballern das raus. Bei Lebensmitteln hört es auch irgendwie auf. Ja. Man will auch nicht den Comedy-Curry haben, irgendwie. Das ist nur noch, da hört der Spaß auch auf. Ich glaube, Comedy hört beim Essen auf. Haltet die Augen offen, wir werden auf jeden Fall euch informieren und posten, aber spart schon mal. Heißt auch, der Spreadshirt-Shop macht dicht, oder? Kann man, glaube ich, so sagen. Deswegen kauft jetzt noch so mal fleißig ein, weiß auf weiß. Die Klassiker, lasst ihr euch noch mal raus, bevor es dann weitergeht. Messet schon mal euer Sparschwein, bis es dann losgeht und ihr vielleicht für Freunde und Bekannte auch mal ein bisschen reingreift und uns richtig schön Geld um die Ohren schleudert. Nee, es gibt, die sehen jetzt besser aus. Die sehen jetzt endlich mal gut aus. Das andere war ein bisschen eine Frechheit. Wir haben auch nichts daran verdient, muss man auch sagen, so ein bisschen. Weil wir es verbockt haben. Wir haben es verbockt, wir haben vergessen auf Provision, bei Provision den Haken zu machen. Herr Spreadshirt sitzt auch zu Hause irgendwie in so einer großen Menschen, irgendwie die Bluthunde unten im Kerker warten auf den nächsten Gast und er sitzt da so in seinem, wie Mr. Burns stelle ich mir den vor, sitzt dann so in seinem Sessel, weil wir vergessen haben, die Provision anzuhalten. War das auch nicht bei Twitter irgendwie so? Irgendwie coole Idee, viele Leute mögen es, aber whoops, wir verdienen kein Geld. Oh nein! Shit! Da haben wir gar nicht dran gedacht. Ja, wir sind wie Twitter im Prinzip, kann man sagen. Ja. Ja. Aber das wird coole Motive. Die werden schön. Tolles Jahr 2018 fürs Podcast-UFO-Fans. Live-Events, wir wissen nicht, wie es dann weitergeht. Wir machen jetzt einfach mal zwei. Und dann gucken wir mal, ob wir das häufiger machen, ob wir das auch in anderen Städten machen. So, wir wollen da ganz locker und unverkrampft dran gehen. Wir wollen jetzt nicht die große Europatour ankündigen, sondern sagen einfach mal, wir gucken mal, ob uns das liegt, ob uns für unser Stil, ob für unsere Erwartungen das funktioniert. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Dann bleibt es dabei. Aber wenn wir Bock haben, dann machen wir vielleicht mehr. Mal schauen. Genau. Freut euch auf spannende Stunts und lustige Feuerwehr. Wir haben noch keine Ahnung, wie konkret wir dieses Event veranstalten, ob wir einfach nur labern oder ob wir tolle Sachen vorbereiten oder irgendwie nochmal alte Videos zeigen von Binky sagt Bu, ob es einen Binky sagt Bu Live-Auftritt geben wird. All das. Ich finde gut, wenn wir Referate vorbereiten. Ja, so Impulsreferate. Ja, Impulsreferate, zwei Referate. Und unser Publikum darf auch einer ein Referat halten, vielleicht. Finde ich gut. Also bereitet alle mal ein Referat vor. Jeder, der vielleicht kommt ihr dran, wie in der Schule. Ja. Wir wollten noch über Jim und Andy eigentlich sprechen, die Dokumentation. Stimmt, du hast Hausaufgaben aufgegeben. Ja. Ich habe den Film, mir geschrieben. Ich habe den Film gesehen. Also es geht nochmal um Andy Kaufman, einen Comedian, der für seinen exzentrischen und Performance-Art-Stil bekannt war, der dann irgendwann gestorben ist und der viele Comedians beeinflusst hat, unter anderem Jim Carrey, der irgendwann dann in einem Film Andy Kaufman gespielt hat. Genau, und Man on the Moon von Milos Forman, ja. Genau, und sich mega in die Rolle rein versetzt hat und auch während den gesamten Dreharbeiten nie die Rolle gebrochen hat. Und darüber gibt es jetzt einen Dokumentarfilm, ein großes Interview mit Jim Carrey. Und Jim and Andy heißt der Film auf Netflix. So, Stefan Tietze hat die große Weltverschwörung angekündigt. Wahnsinniger. Also die Dokumentation ist doch unfassbar toll. Die Dokumentation ist gut. Ich habe aber nicht ganz verstanden, warum du so krass begeistert warst. Ich dachte mir, coole Sache, cooles Ding. Mir hat es unfassbar gefallen, weil ich bin der festen Überzeugung, weil mir haben so viele danach geschrieben, oh, was ein furchtbares Arschloch. Und auch unser Kollege Jan Böhmermann hat es in dem Konkurrenzpodcast Fashion Flauschig auch besprochen und hat auch gesagt, tolle, okay Dokumentation, aber was für ein furchtbares Arschloch. Mhm. Was ein dummes Arschloch und wie unprofessionell der war. Ich behaupte, das ist kein Documentary, das ist eine Mockumentary. Und ich behaupte, dass hat er alles für das Dokumentationsteam vor Ort gemacht, halt einfach. Der hat quasi die Rolle für das Dokumentationsteam auch genau, das ist einfach ein gestagter Act, der quasi das Werk von Andy Kaufman irgendwie weiterführen soll und der natürlich genau die Fragen aufwirft, wie die Andy Kaufman ja auch auf irgendwie, gab es dieses Konflikt mit dem Wrestler wirklich? Haben die sich wirklich dann versöhnen wollen und wieder gezofft bei Letterman und so? Und es war ja genau diese gleichen Plotpoints und Punkte hat man ja auch dann wieder in der Dokumentation gesehen. Nur halt in Person von Jim Carrey. Was ich total genial fand. Und der hat einfach das Werk von Andy Kaufman so gut transportiert in diese Doku, dass man fast überlegt, man guckt gerade irgendwie eine Doku über Andy Kaufman mehr als eine Doku über Jim Carrey. Ja, man muss ja sagen, die Dreharbeiten wurden gefilmt und begleitet und dann war dieses Material ganz lange unter Verschluss. So wird es zumindest gesagt in der Doku. Aber hast du bis nach den Credits geguckt? Ich habe bis nach den Credits geguckt. Die Dokumentation war ganz lange unter Verschluss, bis irgendein Dokumentarfilmer auch dann lange nach Dreharbeiten und so gesagt hat, wir gucken uns jetzt mal alles an und dann wurde es alles zusammengestückelt. Das heißt, wenn das alles ein geplanter Prank Mockumentary wäre, dann ist das ein großes Ding, weil das wirklich jahrzehntelang geschlafen hat. Ja, aber Andy Kaufman hat gesagt, ganz am Anfang, ey, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann werde ich einfach eine Krankheit erfinden, sowas wie Lungenkrebs oder so. Und dann werde ich den Leuten sagen, ich bin tot. Und dann nach 20 Jahren komme ich wieder und tue so, als wäre nichts gewesen. Und dann hat er halt die Diagnose bekommen und es wie im Film hat ihm das niemand geglaubt, dass er Lungenkrebs hat. Und dann ist er noch zu diesem Wunderheiler irgendwie auf die Philippinen gereist und so, hat dann aber auch nichts gebracht. Hat aber lächerlicherweise, hat das schon noch ein bisschen was gebracht und dann aber ist der Krebs zurückgekommen und er ist dann gestorben. Und dann dachte ich mir, guck mal, wann er gestorben ist. Vielleicht ist jetzt 20 Jahre später als Jim Carrey kommt als Andy Kaufman 20 Jahre nach seinem Tod zurück in Form der Dokumentation. Aha. Nee, hat nicht hingehauen. Das hat nicht hingehauen. Schade, ich finde das eine gute Theorie. Ich habe mich kurz gefühlt wie jemand, der das alles durchschaut hat, aber ich fand das ganz toll. Ich fand das, vor allem die Comedy, für die Andy Kaufman steht, fand ich so atemberaubend toll. Weil er hat ja dann einfach, habe ich das letzte Woche schon erzählt, er hat ja The Great Gatsby vorgelesen bei einer Show. Mhm. Und alle wollten halt, weil er war halt in dieser einen Sitcom, Taxi, die alle toll fanden, er aber gar nicht so. War halt nur seine Rampe als zu einer Show, die er unbedingt mal machen wollte, irgendwo in New York. Und dann haben Leute gesagt, mach den Latka aus Taxi. Und er hat gesagt, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Und hat dann angefangen, The Great Gatsby vorzulesen. Das ganze fucking Buch. 4 Stunden lang. Auf der Bühne. Mhm. Hat er auf der Bühne The Great Gatsby vorgelesen. Leute waren sauer. Leute haben Dinge geworfen. Leute sind gegangen irgendwann. Und dann hat einer gesagt, komm, dann mach wenigstens diesen Act, den du machst mit dem Plattenspieler. Weil sein erster Act war, wo er dann mit zu einem Song gesungen hat bei SNL. Und er hat gesagt, okay, dann hat den Plattenspieler vorgeholt, mach den Plattenspieler an und es läuft kein Song, sondern es läuft eine Aufnahme von ihm, wie er weiter The Great Gatsby vorliest. Wo ich mir denke, okay, das ist einfach, der Mann ist einem immer einen Schritt voraus. Der Mann weiß, was du gerade über ihn denkst. Du denkst, der hat angefangen als so eine Art Anti-Humorist. Hat Acts vorbereitet, die keine Acts waren offensichtlich. In der Zeit, wo man Dinge vorbereitet hat, bis zur Ekstase hat man Dinge geprobt und dann gemacht. Das war halt diese vorbereitete Fernsehkultur. Und er kam da rein mit Acts, die keine waren und die so halbgar waren, die jeder irgendwie in seinem Wohnzimmer für sich hergeprobt hat und er ja auch. Und die dann halt vor Publikum macht. Und plötzlich dreht er dann auf der Bühne aber immer diese Erwartungshaltung um, weil er genau weiß, dass das gerade ankommt, wie jemand, der sich nicht vorbereitet auf diesen Auftritt. Und dann dreht er die Erwartungshaltung um und bricht das halt dann immer nochmal. Was ganz toll ist, er ist immer den Zuschauern einen Schritt voraus und bricht nie seinen Charakter. Und das hat Jim Carrey halt wirklich fantastisch weitergetragen. Und auch dann, wie er hinter den Kulissen diesen Streit mit dem Wrestler halt angezettelt hat. Und ich habe mal geguckt, tatsächlich sind keine Nachrichtensendungen zu finden, wo er mit einer Halskrause bei den Dreharbeiten wegtransportiert wurde. Ja. Also das ist wahrscheinlich schon einfach nachgedreht worden für diese Doku, was ich ganz fantastisch finde. Und er ist einfach ein fantastischer Typ. Also Jim Carrey ist ein cooler Typ, wie er darüber spricht und was er für coole Sachen einfach raushaut. Ich meine, User hat uns ein cooles Zitat geschickt, wo er halt sagt, muss ich mal raussuchen. Ich fand auch diese eine Story so cool, dass er mit seinem Durchbruchfilm, ich glaube Ace Ventura war das, und dann hat er einen Gehaltscheck für $1 Million bekommen. Und in der Zeit ist sein Vater gestorben und sein Vater wurde beerdigt und er hat ihm diesen $1 Million in die Hand gegeben und der Vater wurde mit dem Scheck beerdigt, ohne dass er ihn eingelöst hat, sein Geld für seinen ersten großen Durchbruch. Also das macht schon einfach Spaß, diese Doku, finde ich ganz toll. Total. Vor allem auch für uns, die auch Comedy machen. Es ist super interessant. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, dass diese Andy Kaufman-Sachen, also das ist ja auch die Idee, aber es sind unglaublich schwer zugänglich. Es ist natürlich auch mit Zeit, war eine andere Zeit, aber ich fand davon wirklich nicht viel lustig. Ich habe mir dann auch Auftritte von Andy Kaufman angeschaut und also ich glaube, das kann man auch nicht verstehen. Also fandest du das lustig? Ja, ich fand es. Ja, wirklich? Ich fand diese Great Gatsby-Nummer hilarious. Aber die Nacherzählung finde ich auch lustig und die Idee ist lustig. Aber die Vorstellung, okay, Umsetzung, vier okay, Stunden das ist, glaube ich, Zeit. Das, glaub ich, das Zeit. Ist dann so ein Ding, so ist das. Und vor allem, dann, er ist unglaublich hyperaktiv, unglaublich albern, trommelt dann auf seinen Kongas rum und rennt durch die Gegend und schreit. Aber diese Nummer, wo er am Anfang dieser ausländische Typ, The Foreigner, auftritt und dann ganz schlecht Leute imitiert, so nach dem Motto, hey, I'm Donald J. Trump und alle so, alle schon sauer werden im Publikum und dann plötzlich sagt er, okay, dann mache ich jetzt Elvis und er macht den perfekten Elvis, singt perfekt den Elvis, das macht schon Spaß, also das ist vor allem, das ist ein richtig lustiger Act und deswegen, ich finde auch die Idee teilweise immer besser als dann die Umsetzung, ich glaube, die geht in der Zeit ein bisschen verloren, aber also die Idee hinter seinen Werken finde ich mega gut, das macht schon Spaß und das geht auch in einem Film auch gut cool auf. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Die Doku an. Ja. Jim und Andy, coole Sache. Coole Sache. Wir blicken auf ein Jahr zurück. Was ist dieses Jahr alles passiert? Wir waren wieder nicht beim Humor-Kongress. Na, nächstes Jahr. Seite war wieder down. Es wiederholt sich alles. Das nächstes stimmt. Jahr. Tatsächlich hat sie alles wiederholt. Wir haben die 100 Folgen voll gemacht. Wir hatten Jan Böhmermann zu Gast. Jan Böhmermann war zu Gast, unser großer Held. Folge 50 hatten wir, Folge 100 hatten wir. Ja. Wir Folge 50-2 hatten wir, die nicht gelöschte Folge. Ja. Ja, es ist viel passiert. Es ist viel passiert. Wir blicken auf viel zurück. Was war dein Highlight? Ich erinnere mich an nichts. Ich fand, Da Vinci ist nach wie vor im Kopf geblieben. Ja. Dumm Vinci, toller Dumm Gag. Vinci, toll. Gibt toll auch eine Gag. Eigene Pufopedia-Seite für Dumm Vinci. Schaut da mal vorbei. Und geht generell mal auf die Pufopedia und schreibt da mal so ein paar coole Artikel, neue Artikel, neue Seiten. Ihr müsst auch nicht alles Content voll. Von uns. Ihr könnt einfach mal selber Content draufhauen, finde ich. Ballert mal was raus. Haut was raus. Ballert was raus. Noch raus. Ja. Ansonsten. Tipps für die Ferien? Kommt mal runter. Einfach mal entspannen. Hast du das Gefühl, die sind aufgedreht? Ja, schon ein bisschen. Gerade aufgeht. Kommt mal ein bisschen runter und erweitert mal ein bisschen euren Horizont. Macht mal Sachen, die ihr noch nie gemacht habt und schaut euch mal Filme an, die ihr sonst nie guckt. Hört Musik, die ihr sonst langweilig findet. Einfach mal ein bisschen einen kleinen Kredit geben. Einfach mal sagen, hey, ich höre jetzt einfach mal zwei Reggae-Alben. Ich finde geil. Einfach es gibt, glaube ich, nur ein Reggae-Album. Ich hasse auch Reggae. Es deswegen gibt nur ein Reggae-Album mit zwei Songs, ich. Dachte mir gerade, was müsste ich machen, wenn ich das machen würde, was ich hasse? Ich müsste mir Metal und Reggae anhören. Metal? Aber ja, vielleicht warum nach zwei. Warum hast du Metal? Ich weiß nicht, ich kann das nicht leiden. Das ist nicht, so, das ist nicht mein Energielevel. Ich würde eher so, ich mag Regen. Ja. So, das finde ich entspannt, aber Metal, das ist mir zu aggressiv. Ich finde anstrengend so Trance-Musik. So mit wummernden Bässen und ausrastenden Synths. Das kann ich nicht ertragen. Das ist schwer auszusprechen. Synths. Und wie haben dir die Synths gefallen? Oh, ich fand die Synths im fünften Song am besten. Die Synths im fünften Song. Deswegen tanzen Trance-Fans auch eher, als dass sie sich mit der Musik unterhalten. Die reden nicht, die hören einfach laut Musik und machen die. Ganz, ganz strange. Ich habe mal für hier für 1 Live muss ich mal einmal los. Und da gab es diese Nacht, wo alle überall Partys waren und so, die 1 Live-Nacht. Und dann haben wir das von der Firma hier gefilmt und also begleitet. Und da war ich plötzlich in so einer Party, wo auch so die ganze Zeit so eine Musik lief. Und ich habe wirklich einfach Angstzustände bekommen, weil dann auch alle einfach auf Ecstasy waren oder einer anderen Droge, die einen alle wahnsinnig in sich kehren lässt, aber wahnsinnig hyperaktiv machen lässt. Und dann stand halt einfach für sich in so einem furchtbaren, das war hier auch in Köln, so ein Club, ganz dunkel, wie so ein Fabrikgelände. Und dann, zwar überall Lichter, aber sonst ist das einfach immer noch ein Fabrikgelände. Und überstehen Leute so für sich, die einfach so tanzen, wie man alleine tanzen würde. Wie du halt, wenn du alleine tanzen würdest und dich nicht schämst vor Leuten, dann würde ich auch so tanzen. Und die so ganz ähnlich gekehrt sind. Du hast das Gefühl, du kannst die auch so umschubsen oder so. Die würden auf dem Boden einfach genauso weiter tanzen. Das wäre denen egal. Das war eine ganz gruselige Sache. Das ist eine Kultur, die ich nicht so verstehe. Das müsste ich machen. Und damit. Ich freue mich auf die nächste Stefan-Phase. Ja. Dass, wenn wir aus der Weihnachtspause zurückkommen, hat Stefan die Trance-Phase. Ja. Was sind meine Tipps? Nicht backen. Lasst mal die ganzen Weihnachtssachen einfach fallen. Also hört auf, irgendwie keinen Tannenbaum holen und so. Einfach mal, dass ich langfristig von Traditionen wegkommen. Das finde ich schön. Kein Plätzchen backen und so. Keinen Weihnachtspulli anziehen. Silvester auch mal um 10 Uhr schlafen gehen und sowas. Gut. Das sind meine Tipps. Das war 2017 im Podcast UFO. Wir sagen Tschüss. Das war Stefan Tietze. Und das war Florentin Will. Und wir heben ab. Bis zum nächsten Jahr. Macht's gut, bis dann.